Der 16. Kongress der Internationalen Demokratischen Frauenföderation, der in letzter Zeit in kolumbianischen Hauptstadt Bogota stattfand, bekundete volle Unterstützung und Solidarität mit der gerechten Sache des koreanischen Volkes. Auf dem Kongress wurde die Resolution für die Unterstützung der gerechten Sache des Volkes und der Frauen Koreas verabschiedet. In der Resolution wurde hervorgehoben, die USA, die über die Maßnahme der DEVK zur Verstärkung der auf Selbstverteidigung gerichteten Militärkraft erschrocken seien, setzen sich wie besessen für die totalen Sanktionen und die Atomkriegsübungen ein. Man bekunde volle Unterstützung und Solidarität mit dem Kampf des Volkes und der Frauen Koreas dafür, ohne Einmischung der äußeren Kräfte mit vereinter Kraft der Nation die Wiedervereinigung des Heimatlandes zu verwirklichen.